WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 22. Januar 1788. Der Geburtstag des britischen Dichters Lord Byron. Bis deines Lebens eitler Schaum verbraust, soll Scham dein Erbe sein, dich hetzend wie ein Fiebertraum. Fiebertraum und Weltschmerz, Liebeswahn und Lebensekel, das waren die verbreiteten Symptome des Byronism. Kann etwas schmerzen, außer Mensch zu sein? Eine Krankheit, die tief im Herzen wurzelte und hinaufreichte bis in die Hirnwindungen. In mir ist Nacht, o schnell beseite die Harfe, die den Gram bezwingt, erweckt von leisen Fingern gleite der Schall, der süß und schmelzend klingt. Der Überträger der Krankheit war Romantiker mit Hang zur Dekadenz, Salonlöwe, Sportler, Exzentriker mit Stilgefühl, Soldat und tief melancholischer Dichter. Moralische Werte, gute Manieren, für Lord Byron hatte kleinliche Wohlanständigkeit keine Bedeutung. Er stellte eigene Regeln auf. Ich bereue keineswegs die wenigen Sünden, die ich begangen habe, sondern die vielen, die ich nicht begangen habe. Ein echtes Früchtchen, der junge Lord. Kein Tabu, das ihn nicht dazu verlockt hätte, es zu brechen. Kein Abenteuer, das ihm zu heikel gewesen wäre. Ich habe ein Gewissen, obwohl mir das die Welt nicht glaubt. Schön war der Mann außerdem, solange er die 30 nicht überschritten hatte. Schwarze Locken, blasse Haut, blaue Augen. Mit 23 ist das Beste im Leben vorbei und seine Bitterkeit verdoppelt sich. Begonnen hat sein wildes Leben im Winter 1788 in London. Als seine Mutter am 22. Januar ihren Sohn George zur Welt brachte, war der Vater, Captain John Byron, wieder einmal unterwegs. Ein Schuldenmacher und Weiberheld. Seine Frau musste ihr Erbe verkaufen, um den Abstieg einigermaßen aufzuhalten. Er war ein äußerst liebenswürdiger und fröhlicher Mann, allerdings leichtsinnig und ausschweifend. George war erst 3 Jahre alt, als der Vater starb. Aber es sah ganz danach aus, als hätte er von Leichtsinn und Ausschweifung eine gute Portion geerbt. In mir ist etwas vom Blut meiner Vorfahren. Es ist lächerlich zu bestreiten, dass unsere Leidenschaften vererbt sind. Wie nebenbei und ohne dass er viel Aufhebens davon machte, entstand ein literarisches Werk, das im 19. Jahrhundert vor allem der Jugend aus dem Herzen sprach. Zeit wär's, dass unbeweglich bliebe dies Herz in der Verbannung Joch. Doch ob auch niemand mehr mich liebe, ich liebe doch. Zu Lebzeiten gehörte diese Stimme zu den vielbeachteten im Kreis der europäischen Dichter. Später erinnerte man sich vor allem der Kompromisslosigkeit, die Lord Byron an den Tag legte. Beides zusammen, die Literatur und sein abenteuerliches Leben, bildeten ein faszinierendes Ganzes. Mein Herz ist krank. Das wilde Weh, das die Brust zu zerreißen drohte, wurde zum Ideal einer Generation. Allenfalls Goethes Werther konnte mithalten. Der Roman erschien 1774. Aus Liebeskummer bringt Werther sich um und fand viele Nachahmer. An Lord Byron begeistern seine rigorose Lebensführung und seine innere Unabhängigkeit. Mich von mir selbst zurückzuziehen, war immer mein einziger aufrichtiger Beweggrund, überhaupt zu schreiben. Die feine Ironie, der romantische Ton, das Leiden am Leben und die Sehnsucht nach Erlösung halten sich in seinen Gedichten und Versepen die Waage. Germanisten schlagen den Bogen von seiner Lyrik zu der von Heinrich Heine. Byron allerdings lieferte immer noch ein Abenteuer mit. Leb wohl, im blauen Meer verbleicht die Heimat dort. Wir segeln jener Sonne zu, die untertaucht mit Pracht. Leb wohl, du schöne Sonne, du, mein Vaterland, gut Nacht. Dichter, die nichts anderes taten als Verse schmieden, die den Elfenbeinturm nicht zu verlassen bereit waren, verachtete der Lord. Wer würde schreiben, wenn er Besseres zu tun hätte? Handeln, sage ich, nicht schreiben. Reimen zu allerletzt. Heinrich von Kleist, Dante und Cervantes ließ er gelten. Die hatten etwas geleistet in seinen Augen. Die Dichter der Antike dagegen: Was für eine wertlose, fade Brut. Provokation und Skandal waren in jeder Hinsicht sein Lebenselixier. Widersprach ihm keiner, machte es ihn erst recht unglücklich. Was unter Literatur zu verstehen war, wusste ohnehin keiner besser als er. Was ist Dichtung? Das Empfinden einer früheren und zugleich einer zukünftigen Welt. Sein eigenes Schreiben unterlag der genauesten Analyse. Die Poesie ist der Traum meiner schlafenden Leidenschaft. Die meisten seiner schlummernden Leidenschaften allerdings hat Lord Byron in den 36 Jahren seiner Lebenszeit heftig wachgerüttelt. Als das größte Kunstwerk feierte er sich selbst. Ob es Verse waren, Briefe, Reiseberichte, Tagebucheintragungen. Im Schreiben setzte sich das Abenteuer fort, das sein Leben war. Das große Ziel meines Lebens ist das Empfinden. Zu spüren, dass wir existieren, wenn auch unter Schmerzen. Es ist diese sehnsuchtsvolle Leere, die uns antreibt zum Spielen, zu schlachten, zu reisen, zu zügellosen, aber heftig empfundenen Unternehmungen jeder Art. Nirgends konnte er seine schillernden Talente besser entfalten als in der Dichtung und in der Liebe. Natürlich waren es vor allem die verbotenen Früchte, die ihn lockten. Was ich mit meinem Kopf einnehme, das gebe ich mit meinem Schwanz wieder aus, solange ich noch einen Heller und einen Hoden übrig habe. Es fing in frühester Jugend an, als ihn sein schottisches Kindermädchen in ihr Bett zerrte. Von da an schien der Weg frei zu sein für alles Spezielle. Es liegt für mich etwas sehr Besänftigendes in der Gegenwart einer Frau, obwohl ich keine sehr hohe Meinung vom anderen Geschlecht habe. Und doch, ich bin immer besserer Laune, wenn eine Frau in Sichtweite ist. Lord Byron, schonungslos gegen sich und andere, liebte verheiratete Damen der vornehmen Gesellschaft und ließ sich mit gleicher Wonne von der ein oder anderen Hafenhure abschleppen. Eine seiner Geliebten nannte er »ein prächtiges Tier«. Ich liebe diese Art von Bestie und bin sicher, dass ich Medea jeder Frau, die jemals lebte, vorgezogen hätte. Es gab homoerotische Episoden und eine besonders heiße Affäre mit seiner Halbschwester Augusta. Diese perverse Leidenschaft war meine tiefste. Ein unüberbietbarer Skandal, zumal Augusta ein Kind zur Welt brachte, dessen Vater sehr wahrscheinlich ihr Bruder war. Gesellschaftlich war er derart unten durch, dass für ihn eine sittsame Lösung gefunden werden musste. Eine Heirat. Er fügte sich, obwohl er Bedenken hatte. Ich habe noch niemanden gesehen, der durch die Ehe gewonnen hätte. Alle meine kopulierenden Zeitgenossen sind glatzköpfig und unzufrieden. Kaum ein Jahr blieben Lady und Lord Byron beieinander. Er führte sich so schändlich auf, dass seine Frau mit der gemeinsamen Tochter Ada aus der Gemeinsamkeit flüchtete. Ich habe am selben Tag eine Erkältung und eine Frau bekommen, bin aber letztere schnell wieder losgeworden. Damit war ein Punkt erreicht, der ein weiteres Verbleiben in England unmöglich machte. Lord Byron hatte sein Ziel erreicht. Er durfte endlich wieder auf die Reise gehen. Italien nahm er sich vor. Von Lust vergiftet, lechzt er fast nach Qual. Veränderung sucht er. Wär es auch im Schattental. Einem seiner Helden, Childe Harold, legte der Lord das Bekenntnis in den Mund. Sein eigenes. Ich beuge mich niemandem. Als Kind war er den Launen seiner Mutter ausgesetzt. Auf Wutanfälle folgte zärtliche Besorgnis. In solchen Phasen kümmerte sie sich mit besonderem Eifer um den verkrüppelten Fuß ihres Sohnes. Der Kleine wurde drastischen Torturen ausgesetzt, Strecken und Ränken, ohne dass es viel gebracht hätte. Ein Leben lang hat er unter den Blicken gelitten, die ihn trafen, wenn er, ein berühmter Mann, in einen Raum hineinhinkte. Missgestalt ist immer kühn. Ihr Wesen ist's, die Menschen an Herz und Seel zu überwältigen. Es liegt ein Sporn in der gehemmten Regungsfähigkeit, zu werden, was ein anderer nicht vermag. Was Kompensation bedeutet, Stärken zu entwickeln aufgrund von Schwächen und Kränkungen, dafür ist Lord Byron das beste Beispiel. Als Mann, der ein lahmes Bein hat, erwarte ich in einem anderen Leben 2, wenn nicht 4 Beine zum Ausgleich. Er trumpfte auf als kraftvoller Schwimmer, Fechter, Pistolenschütze. Erste Gedichte erschienen 1806 anonym. Mit 21 Jahren ging er zum ersten Mal auf große Fahrt, bereiste die Türkei und Griechenland. Zwischen den Türken und uns kann ich keinen großen Unterschied sehen, außer dass wir viel reden und sie wenig. Die literarische Ausbeute der Reise: Childe Harolds Pilgerfahrt. Ein Versepos mit deutlich autobiografischen Zügen. Ein Sensationserfolg. Ich wachte auf und war berühmt. Eine Mischung aus exotischen und fantastischen Szenen. Es geht um Einblicke in geheimnisvolle Welten und um das nicht minder faszinierende Innenleben des Helden. Byron gestaltete ihn als einen Entwurzelten, der auf Reisen seinen Weltschmerz zu überwinden suchte. Der internationale Byronismus fand reichlich Nahrung. Denn durch der Sündenlabyrinth war er gewandert, aller Reue bar. Und nun war Harolds Seele gramvoll. Die Zecher mied er und die Buhlerinnen. Man sagt, dass manchmal seine Träne quoll. Als er 1816 die Italienreise antrat, war die literarische Produktion in vollem Gang und steuerte auf ihren Höhepunkt zu, auf die Verssatire Don Juan. Erst küsst man eine Hand, dann einen Mund. Ich zähle in diesem Falle zu den Laien. Ein Meisterwerk, urteilte Goethe. Victor Hugo, Stendhal, Heinrich Heine, Dostojewski beschäftigten sich mit seiner Dichtung und heizten den Byronismus weiter an. Doch wurde mir durch Hörensagen kund, dass Küss auf Mund und Hand die Grenze seien und alles weitere ein Verbrechen wäre. Doch meine Schuld nicht, wie ich gleich erkläre. Byrons erotische Freizügigkeit erregte die Gemüter. Er setzte sich über den Nationalstolz seiner Landsleute ebenso hinweg wie über ihre Erwartungen an die Dichtung. Gelassen verfolgte der Lord die allgemeine Aufgeregtheit und schrieb sich selber ein prophetisches Gedicht zum 36. Geburtstag. Mein Leben steht im gelben Laube, der Liebe blüht und Frucht ist hin, da ich dem Wurm, dem Gram zum Raube, auf immer bin. Er wusste, dass es mit ihm frühzeitig bergab gehen würde. In einem Tagebucheintrag heißt es salopp: Meine persönlichen Reize haben keineswegs zugenommen. Meine Haare sind zur Hälfte grau und meine Zähne bleiben nur aus Höflichkeit. Das italienische Lotterleben in Venedig, Ravenna und Pisa brachte ihm wechselnde Amouren, Trennungen, Traurigkeit und Überdruss. Wenn man vom Leben die Kindheit abzieht, schlafen, essen und saufen, zuknöpfen, aufknöpfen, wie viel bleibt vom eigentlichen Leben? Der Sommer einer Haselmaus. Der nächste Bruch war fällig. Flucht und verzweifelte Hoffnung auf Veränderung. Die Begeisterung für ein freies Griechenland hatte ganz Europa erfasst und Lord Byron beschloss, den Griechen in ihrem Kampf gegen die Türken beizustehen. Wach auf, mein Geist, und denk daran, wessen Blut dir schwellt des Herzens Schlag. Und dann voran! Im Januar 1824 landete er mit Gefolge im Hafen von Missolunghi am Golf von Patras. Ein böses Fieber grassierte in der Gegend, Malaria. Und Lord Byron, von Anstrengung geschwächt, steckte sich an. Meinen Sie, dass ich Angst habe um mein Leben? Ein leises Gespräch mit seinem Arzt. Habe ich es nicht im Übermaß genossen? Wenige Menschen können schneller leben, als ich es tat. Am Ostermontag, 19. April 1824, ist George Gordon, Lord Byron, gestorben. Such dir, was Krieger finden wollen. Ein Heldengrab, grün übermoost. Schau um dich, wähle dir die Scholle und stirb getrost. Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Lord Byron, der am 22. Januar 1788 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den sowjetischen Filmregisseur Sergei Eisenstein. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.